Okay, turn in your Bibles with me to 2 Corinthians chapter 13. Gehen wir in unseren Bibeln zum 2. Korinther 13. And let's pray. Und beten wir. Father in heaven, thank you for this evening. Vater im Himmel, danke für diesen Abend. Thank you for the Bibles that we have. Danke für die Bibeln, die wir haben. We pray that you would bless your word to our hearts. Wir beten, dass du dein Wort in unserem Herzen zum Segen werden lässt. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. 2 Corinthians chapter 13. 2. Korinther 13. Verse 5. Vers 5. It says, "Test yourselves to see if you are in the faith." Prüft euch, ob ihr im Glauben seid. Untersucht euch. Examine yourselves. Or do you not recognize this about yourselves, that Jesus Christ is in you? Oder erkennt ihr euch selbst nicht, dass Jesus Christus in euch ist? Unless you indeed fail the test. Es sei denn, dass ihr etwa unbewehrt seid. Most scholars say that this is asking Christians to test themselves to see if they're really Christians. Die meisten Schriftgelehrten sagen, dass es eine Stelle ist, wo Christen sich testen sollen, ob sie wirklich Christen sind. That would be like asking a human being to test if he's really a human being. Das wäre so, als würde man einen Menschen bitten, prüf mal, ob du wirklich ein Mensch bist. Just in case there are some orangutans or chimpanzees in our midst. Für den Fall, dass es ein paar Orang-Utans oder Schimpansen unter uns gibt. Then the chimpanzees could say, you know what? Dann würden die Schimpansen sagen, weißt du was? I'm not a human being. Ich bin kein menschliches Wesen. What is it saying here? Was bedeutet das hier? We are to test ourselves about something. Wir sollen euch wegen etwas prüfen. In the Amplified, it opens the verse up. In der erweiterten Bibel öffnet sich der Vers so. It says, "Test yourself." Prüft euch. To see whether Jesus Christ is in you. Um zu sehen, ob Jesus Christus in euch ist. Through an ever increasing experience. Durch eine fortschreitende Erfahrung. I want you to keep that in mind. Ich möchte, dass ihr euch daran erinnert. An ever increasing experience. Eine ständig wachsende Erfahrung. This is God's will for us. Das ist Gottes Wille für uns. When I was in Baltimore, I had the privilege of speaking on missions night. Als ich in Baltimore war, hatte ich das Vorrecht, beim Missionsabend zu sprechen. And I told a little story about how I was with Richard Warmbrand, my wife and I were with him. Und ich habe erzählt von der Geschichte, wo ich mit meiner Frau, mit Richard Warmbrand Zeit verbracht habe. How many people know Pastor Warmbrand? Wie viele kennen Pastor Warmbrand? How many people have heard him speak? Wie viele haben ihn sprechen gehört? He's been in Austria a number of times. Er war ganz oft in Österreich. He wrote the book Tortured for Christ. Er schrieb das Buch Gefoltert für Christus. He was in Romanian prison camp for 14 years. Er war im rumänischen Gefangenlager 14 Jahre. Tortured. Gefoltert. Unbelievably. Unglaublich. And we had the privilege of sitting with him. Und wir haben das Vorrecht gehabt, mit ihm zusammenzusitzen. In a garden about 10 or 12 years ago. Vor 12 Jahren in einem Garten. And he asked me this question. Und er fragte mich. He said, "What do you do here?" Was machst du hier? I said, "We're missionaries." Ich sagte, wir sind Missionare. And he said, "Can I say something?" Er sagte, kann ich dir was sagen? Don't be just a missionary. Sei nicht einfach nur ein Missionar. Be an extraordinary missionary. Sei ein außergewöhnlicher Missionar. And this is my thought tonight. Und das ist mein Gedanke heute. This was my thought for the missions night. Und das war auch mein Gedanke für den Missionsabend. What makes an ordinary person extraordinary? Was macht eine gewöhnliche Person zu einer außergewöhnlichen Person? But an ever increasing experience. Eine ist es nicht eine immer fortwachsende Erfahrung? It's a story. Eine Geschichte. Turn with me to Mark chapter 5. Gehen wir zu Markus Kapitel 5. Now, you can bring the screen down. I want to show you a picture. Ich will euch auf dem Screen was zeigen. In Mark chapter 5, in Markus 5, we have the story of an extraordinary young man. Ist die Geschichte eines außergewöhnlichen jungen Mannes beschrieben. This young man was a missionary on the first day of his salvation. Dieser junge Mann war Missionar seit dem ersten Tag seit seiner Errettung. This young man evangelized his entire city. Dieser junge Mann hat seine ganze Stadt das Evangelium gebracht. In the first few days of his salvation. Während der ersten paar Tage nach seiner Errettung. When the people heard this young man speak, they were amazed. Als die Menschen diesen jungen Mann hörten, waren sie erstaunt. Do you know who this young man was? Wisst ihr, wer dieser junge Mann war? He was the man who was possessed by Legion. Er war der, der von dieser Dämonenlegion besessen war. And Jesus Christ cast this demon and the other demons out. Und Jesus hat diesen Dämon und alle anderen Dämonen ausgetrieben. And this man's life was changed. Und das Leben dieses Mannes wurde verändert. And Jesus said to him in Mark chapter 5 verse 19. Und Jesus sagte zu ihm in Markus 5 Vers 19. Go home to your people. Geh in dein Haus zu den Dienern. And report to them what great things the Lord has done for you. Und verkünde ihnen, wie viel der Herr an dir getan hat. And how he had mercy on you. Und wie er sich deiner erbarmt hat. And he went away and began to proclaim in Decapolis what great things Jesus had done for him. Und er ging hin und fing an, im 10-Städtegebiet auszurufen, wie viel Jesus an ihm getan hatte. And everyone was amazed. Und alle wunderten sich. I want to show you a picture of a 16-year-old boy. Ich will euch ein Bild eines 16-Jährigen zeigen. This boy right here is me. Dieser Bursche dort bin ich. Look at the eyes. Schaut euch die Augen an. What do you see? Was seht ihr? Hopelessness, Hoffnungslosigkeit, bitterness, Bitterkeit, anger, Ärger, confusion, Verwirrung, fear, Furcht. You see a boy without a story. Ihr seht einen Burschen ohne Geschichte. About a year and a half after this picture, I received Christ. Ungefähr anderthalb Jahre nachdem dieses Bild kam, also gemacht wurde, wurde ich Christ. And I want to show you another picture now. Ich möchte euch jetzt noch ein Bild zeigen. This picture is after Christ. Das ist nach Christus. I want you to look at the eyes. Schaut euch die Augen an. Right? What do you see? Was seht ihr? You see something. You see hope. Ihr seht Hoffnung. You see joy. Ihr seht Freude. You see peace. Friede. These are the great things. Now go back to the first picture. Gehen wir nochmal zurück zum ersten. This is a boy with no story. Das ist ein Bursche ohne irgendeine Geschichte. This is a teenager who has nothing to say about what God has done for him. Das ist ein Teenager, der nichts dazu sagen kann, was Gott für ihn getan hat. And this next picture. Und das nächste Bild. Is a young man who has a lot to say. Ist ein junger Mann, der sehr viel zu sagen hat. This is what makes ordinary people extraordinary. Was gewöhnliche Leute zu außergewöhnlichen Leuten macht. You can get rid of the pictures now. Die Bilder können wir wegtun. Now. Test whether you are in the faith. Prüft, ob ihr im Glauben seid. Whether Christ is in you through an ever increasing experience. Ob Christus in euch ist durch ein fortwährend wachsendes Erlebnis. God wants us all to have an ever increasing story. Gott möchte, dass wir alle eine fortwährende Geschichte haben. This story is going to be with me for eternity. Diese Geschichte wird mit mir sein die ganze Ewigkeit hindurch. We will sit with Abraham. Wir werden mit Abraham sitzen. With blind Bartimaeus. Mit dem blinden Bartimäus. With Martin Luther. Mit Martin Luther. With all the saints through history. Mit den ganzen Heiligen in der Geschichte. I'm going to come to my heavenly home. Ich werde in mein himmlisches Zuhause kommen. And I'm going to tell my neighbor, do you know who I met today? Und ich werde meinem Nachbarn sagen, weißt du, wen ich heute getroffen habe? I heard the most unbelievable story. Ich habe die unglaublichste Geschichte gehört. From who? Von wem? Some Pakistani guy from the 8th century. Irgend so ein Pakistani aus dem 8. Jahrhundert. The most incredible story. Die unglaublichste Geschichte. This will be our heritage. Das wird unser Erbe sein. When the angel Gabriel appeared to Mary in Luke chapter 1. Der Engel Gabriel, der Maria im Lukas 1 erschien. And told her the good news. Und ihr die gute Nachricht erzählte. He was telling her story. Hat er ihr ihre Geschichte erzählt. Ahead of time. Bevor es passiert ist. You will be found with child. In dir wird ein Kind entstehen. Etc. etc. Und so weiter. And Mary would say this. Und Maria sagte, from this time on, von diesem Zeitpunkt an, all generations will call me blessed. Werden mich alle Generationen gesegnet nennen. What's my story? Was ist meine Geschichte? Has God done great things for me? Hat Gott großartige Sachen für mich getan? In Revelation chapter 12. In Offenbarung Kapitel 12. I want you to turn there with me. Wenn ihr da bitte hinblättert. The story that we have. Die Geschichte, die wir haben. About what God has done for us. Die handelt davon, was Gott für uns getan hat. Is far more than just something we're going to talk about in eternity. Die ist viel mehr als das, worüber wir eine ganze Ewigkeit lang erzählen. As Eric sang tonight. So wie Eric heute gesungen hat. Love begets love. Liebe bewirkt Liebe. Stories beget stories. Geschichten rufen andere Geschichten hervor. Erzeugen. Yeah, they give birth. Ergeben andere. Stories give birth to more stories. Geschichten ergeben andere Geschichten. Revelation chapter 12. Offenbarung 12. Now we're still in this world. Wir sind noch in dieser Welt. And we are in kingdom warfare daily. Wir befinden uns täglich in einem Kampf der Königreiche. There are people all over the world who have not heard of Christ. Auf der ganzen Welt gibt es Menschen, die noch nie von Christus gehört haben. We have been on the Kärntnerstraße. Wir waren auf der Kärntnerstraße. For 20 years now. Seit 20 Jahren gehen wir dort. I was out there 20 years ago. Vor 20 Jahren habe ich angefangen dort. And we've been telling these people our story. Und wir haben diesen Menschen unsere Geschichte erzählt. With every message we preach. Und mit jeder Botschaft, die wir gepredigt haben. This is what Christ has done for me. Das ist Folgendes, was Christus für mich getan hat. He has changed my life. Er hat mein Leben verändert. We are using our stories. Da benutzen wir unsere Geschichten, to deliver people. Damit wir Menschen befreien. We are using our story as a weapon. Wir benutzen unsere Geschichte als Waffe against the kingdom of darkness. Gegen das Königreich der Finsternis. Look at Revelation chapter 12. Schauen wir auf Offenbarung 12. Verse 10. Vers 10. Then I heard a loud voice in heaven saying. Und ich hörte eine laute Stimme im Himmel sagen. Now the salvation and the power and the kingdom of our God. Nun ist das Heil und die Kraft und das Reich unseres Gottes. And the authority of his Christ has come. Und die Macht seines Christus gekommen. For the accuser of our brethren has been cast down. Denn hinabgeworfen ist der Verkläger unserer Brüder. He who accuses them before our God day and night. Der sie Tag und Nacht vor unserem Gott verklagte. Revelation 12 is not fulfilled yet. Offenbarung 12 hat sich noch nicht erfüllt. This is still future. Das ist noch, liegt noch in der Zukunft. The devil has not been cast down yet. Der Teufel ist noch nicht hinabgeworfen the worden. The devil has access to God day and night. Der Teufel hat Tag und Nacht Zugang zu Gott. And you know what? Und wisst ihr was? He has our names. Er kennt unsere Namen. And he comes before the Father. Und er kommt vor den Vater. And he says, I would like to report here. Und er sagt, ich möchte dir was berichten. A few things about your believers. Ein paar Dinge über deine Gläubigen. I have a few items I'd like to discuss. Ich würde gern ein paar Punkte mit dir diskutieren. There's a church down there on Lebgasse. Da gibt es eine Gemeinde unten auf der Lebgasse. They call themselves a church. Sie nennen sich Gemeinde. Well, well, well, let's just see. Ja, lass uns mal erstmal sehen. What they really do and what they're really like. Was die wirklich tun und wie sie wirklich sind. And he accuses us before God day and night. Und er klagt uns an vor Gott Tag und Nacht. You put them in my power. Du hast sie mir in die Macht gegeben. And I'll show you what they're like. Und ich zeig dir jetzt, wie die wirklich sind. I'll show you how they lie. Ich zeig dir, wie sie lügen. I'll show you how they live in fear. Wie sie in Angst leben. I'll show you how they lack love for one another. Ich zeig dir, wie sie nicht genug Liebe haben I'll zueinander. Show you what they do to one another and on the job. Ich zeig dir, was sie einander antun auf der Arbeit. I'll show you what a poor testimony they are. Ich zeig dir, was für ein mangelhaftes Zeugnis, sie sind für and dich. On and on and on. Und so weiter und so weiter. And you know what? Und wisst ihr was? He's right. Es stimmt ja. We are like that. So sind wir ja. We're human beings. Wir sind Menschen. And we fail. Und wir machen Fehler. And we struggle. Und wir bemühen uns. And we don't love each other all the time. Und wir lieben einander nicht immer. And we do get fearful and angry. Und wir werden furchtvoll und ärgerlich. And oftentimes we don't resemble. Und manchmal ähneln wir nicht a church, einer Gemeinde, more like a club or something, sondern eher so einem sozialen Treffen. But aber we are the church, wir sind die Gemeinde, and we do believe, und wir glauben. And look at the next verse. Schauen wir uns den nächsten Vers an. And they overcame him. Und sie haben ihn überwunden. They overcame the devil. Sie haben den Teufel überwunden. Because of the blood of the lamb. Wegen des Blutes des Lammes. Someone say amen. Sag bitte amen. The blood of the lamb. Das Blut des Lammes. Father, I have not loved my children. Vater, ich habe meine Kinder nicht geliebt. I've not loved my wife. Ich habe meine Frau nicht geliebt. I've not loved my husband. Ich habe meinen Mann nicht geliebt. I've not been an honest businessman. Ich war kein ehrlicher Geschäftsmann. I've been fearful. Ich war ängstlich. I've been spiritually lazy. Ich war geistlich faul. I don't support. Ich unterstütze nicht. I am greedy at times. Ich bin manchmal geizig. Unbelieving, indifferent. Ungläubig, gleichgültig. But Father, cleanse me from my sin. Aber Vater, reinige mich von meiner Sünde. I want to walk in the newness of life. Ich möchte in der Neuheit des Lebens wandeln. I want to love the brethren. Ich möchte die Brüder lieben. I want to support. Ich möchte unterstützen. I want to be a part of your kingdom actively. Ich möchte aktiv ein Teil sein deines Königreichs. Forgive me. Vergib mir. Cleanse me. Reinige mich. Here's a new day. Es gibt einen neuen Tag. Today is a new day. Heute ist ein neuer Tag. I screwed up the last 10 years of my life. Ich habe die letzten 10 Jahre meines Lebens Mist gebaut. But today is a new day. Aber heute ist ein neuer Tag. Father in heaven, cleanse me. Vater im Himmel, reinige mich. Through the blood of Jesus Christ. Durch das Blut Jesu Christi. And they overcame him. Und sie überwanden ihn. By the blood of the lamb. Durch das Blut des Lammes. And the devil says, oh no. Und der Teufel sagt, oh nein. Not the blood. Nicht das Blut. Yes, the blood. Ja, das Blut. The blood that forgives me. Das Blut, das mir vergibt. That gives me a new start. Das mir einen neuen Anfang gibt. That cleanses me. Das mich reinigt. And lets me fellowship with my father. Und mir Gemeinschaft mit meinem Vater ermöglicht. But look at this. Und schauen wir uns an. They overcame him by the blood of the lamb. Sie überwanden ihn wegen des Blutes des Lammes. Und because of the word of their testimony. Wegen des Wortes ihres Zeugnisses. That's their story. Das ist ihre Geschichte. We overcame him. Wir überwanden ihn. By the blood of the lamb. Durch das Blut des Lammes. And the word of our testimony. Und das Wort unseres Zeugnisses. We overcame him. Wir haben ihn überwunden. By receiving forgiveness. Indem wir Vergebung empfangen haben. Because we're human beings in sinful bodies. Weil wir Menschen in sündigen Körpern sind. We don't go a day without doing something stupid. Es gibt keinen Tag, wo wir nicht irgendetwas Blödes machen. Father, forgive me. Vater, vergib mir. A righteous man falls 7 times. Der Gerechte fällt 7-mal. Proverbs 24:16. Sprüche 24:16. And he gets up. Und er steht wieder auf. Number one. Erstens. But he's also got a testimony in his mouth. Aber er hat auch ein Zeugnis in seinem Mund. All the things that God has done for him. All die Dinge, die Gott für ihn getan hat. He's got a story. Er hat eine Geschichte. He's not just telling someone else's story. Er erzählt nicht einfach die Geschichte von jemand anderem. He's telling his story. Er erzählt seine eigene. This is what God did for me. Das hat Gott für mich getan. But I'm depressed. Aber ich bin traurig. Nobody loves me. Niemand liebt mich. Hey, I'll show you a picture of a 16-year-old boy. Hey, ich zeig dir ein Bild von einem 16-jährigen Burschen. Who was bitter and angry. Der bitter und ärgerlich war. And didn't love anybody. Und hat niemanden, der niemanden geliebt hat. I'll show you what God did for him. Ich zeig dir, was Gott mit ihm gemacht and hat. We overcome the devil. Und wir überwinden den Teufel. Through our story. Durch unsere Geschichte. People are delivered. Menschen werden freigesetzt. By our testimony. Durch unser Zeugnis. To what God has done. Über das, was Gott getan hat. And it's an ever increasing experience. Und es ist ein ständig wachsendes Erlebnis. Now there's going to be a lot of people. Es wird viele Menschen geben, who get to heaven, die in den Himmel kommen, who don't have a very good story, und keine sehr gute Geschichte haben werden. They're in heaven. Die sind im Himmel. But their faith was not ever increasing. Aber ihr Glaube ist nie gewachsen. It began to increase. Es hat begonnen, er hat begonnen zu wachsen. Look, they got saved. Sie wurden gerettet. Wow. I'm saved. Wow, ich bin gerettet. Wonderful. Schön. Bloop. I'm in a church. Ich bin in einer Gemeinde. This is great. Das ist super. Oh boy. I've got friends. Ich habe Freunde. Wonderful. Schön. Oh Lord, I need wisdom. Oh Herr, ich brauche Weisheit. Bloop. I've got wisdom. Jetzt habe ich Weisheit. It's an ever increasing experience. Es ist ein immer fortwährend wachsendes Erlebnis. Lord? Herr? I like her. Ich mag sie. Yes, Psalm 37:4. Psalm 37:4. The Lord will give me the desires of my heart. Der Herr wird mir die Wünsche meines Herzens geben. And she's it. Und sie ist es. And then she marries somebody else. Und dann heiratet sie jemand anderen. And you know what happens? Und weißt du, was passiert? The story ends. Die Geschichte endet. I don't like this, Lord. Ich mag das nicht, Herr. I wanted her. Ich wollte sie. I'm angry. Ich bin ärgerlich. I'm really mad. Jetzt bin ich wirklich bös. I'm jealous. Ich bin eifersüchtig. Why did he get her? Warum hat er sie bekommen? And you know what? Und wisst ihr was? One situation will end the story. Eine Situation wird die Geschichte beenden. And we'll be speaking to Abraham one day. Und wir werden eines Tages mit Abraham sprechen. So young man, tell me your story. Also junger Mann, erzähl mir deine Geschichte. I was in Vienna, Austria. Also ich war in Wien, Österreich. Yes, yes, yes. Brother Wurmbrand was telling me the other day that he was there a few times. Bruder Wurmbrand hat mir neulich erzählt, dass er dort öfters war. So tell me your story. Also erzähl mir deine Geschichte. I got saved. Ich wurde gerettet. Yeah, it was wonderful. Oh, yeah, I got saved and then I was in a great church. Oh ja, ich wurde gerettet und dann war ich in einer tollen Gemeinde. God gave me wisdom. Gott hat mir Weisheit gegeben. You want to hear something more? Willst du noch irgendwas wissen? Yeah, continue. Ja, mach weiter. That's it. Das ist alles. That's it. Das ist alles. It lasted about a year and a half. Es hat ungefähr anderthalb Jahre gedauert. And then the girl I wanted to marry married somebody else. Und dann hat die ich heiraten wollte, jemand anderen geheiratet. And I never forgave God for that. Und ich habe das Gott nie verzeihen können. And I wasted the next 40 years of my life. Und ich habe die nächsten 40 Jahre meines Lebens vergeudet. I know Christians who were on fire. Ich kenne Christen, die feurig waren. Who were soul winners. Die Evangelisten waren. Who were students of the Bible. Die Bibel studiert haben. Who love the brethren. Die Brüder geliebt haben. Who have stopped. Die aufgehört haben. Their story ended. Ihre Geschichte hat aufgehört. Do you know why? Wisst ihr warum? Every great story comes out of great situations. Jede großartige Geschichte kommt durch schwierige Situationen. Extraordinary stories come from extraordinary circumstances. Außergewöhnliche Geschichten kommen von außergewöhnlichen Umständen. And the very circumstances that God sends to us. Und genau die Umstände, die Gott zu uns schickt. To give us an extraordinary story. Um uns eine außergewöhnliche Geschichte zu geben. To make us extraordinary Christians. Um uns zu außergewöhnlichen Christen zu machen. We reject. Die lehnen wir ab. We get angry at God. Und werden böse auf Gott. We turn back. Wir drehen uns um. Hebrews chapter 3 verse 12. Hebräer 3 Vers 12. Beware, brethren. Passt auf, Brüder. Who's he speaking to? Zu wem spricht er? To the brethren. Zu den Brüdern. Beware, brethren. Habt acht, Brüder. Lest any one of you. Damit nicht einer von euch through an unbelieving evil heart durch ein böses ungläubiges Herz turn away sich wegdreht from the living God vom lebendigen Gott turn away sich wegdreht. Why? Warum? Disappointment. Enttäuschung. Didn't happen the way I wanted it to happen. Es ist nicht so passiert, wie ich das wollte. What do you expect? Was erwartest du? I was the favorite son. Ich war der Lieblingssohn. And my brother sold me into Egypt. Und mein Bruder hat mich nach Ägypten verkauft. What did you expect from me? Was hättest du von mir erwartet? To go to Egypt and fear God? Dass ich nach Ägypten gehe und Gott ehre? They sold me into slavery. Sie haben mich in die Sklaverei verkauft. They put me in the pit. Sie haben mich in die Grube geworfen. They sold me and they dragged me away. Sie verkauften mich und man schleppte mich fort. I was sold to some guy named Potiphar. Ich wurde an irgend so ein Potiphar verkauft. And then his wife lied, und dann hat seine Frau gelügt, that I tried to rape her. Und ich, dass ich versucht habe, sie zu vergewaltigen. Is it any wonder that I killed her? Kannst du mir vorwerfen, dass ich sie umgebracht habe? That's why I murdered her. Darum habe ich sie umgebracht. That's why I murdered her and I murdered Potiphar. Darum habe ich sie umgebracht und den Potiphar. Killed them both. Ich habe sie beide umgebracht. That's why I spent the rest of my life in prison. Darum war ich den Rest meiner Zeit meines Lebens That's im Gefängnis. That's why I died in that Egyptian prison. Darum bin ich in diesem ägyptischen Gefängnis gestorben. What did I have to live for? Wofür hätte ich denn leben sollen? I was sold a slave. Ich wurde als Sklave verkauft. At least I had some satisfaction when I strangled her. Es hat zumindest Spaß gemacht, wie ich sie erwürgt habe. And then killed him. Und dann ihn umgebracht habe. Not my fault. Ist ja nicht mein Fehler. What did you expect me to do? Was hätte ich denn machen sollen? In those circumstances. In diesen Umständen. Become governor over Egypt or something? Vielleicht Gouverneur von Ägypten zu werden oder was? This is how people think. So denken die Menschen. The very circumstances that God sends. Genau die Situationen, die Gott schickt. So that I could have a story. Damit ich eine Geschichte haben kann. Of the great things he has done for me. Der großartigen Sachen, die er für mich getan hat. We get all flustered. Plustern wir uns What's auf. This? Was ist das? I don't like this. Ich mag das nicht. Where is God? Wo ist Gott? Do I deserve this? Verdiene ich das? After all I've done for God? Nach all dem, was ich für Gott gemacht habe. Forget about it. Vergessen muss. You can keep your plan, God. Gott, du kannst deinen Plan behalten. Here I am sitting in this prison. Jetzt sitze ich hier in dem Gefängnis. And you want me to praise you? Und ich soll dich noch anbeten? Right. Super. You can keep your plan. Du kannst deinen Plan behalten. But Joseph didn't think like that. Aber Joseph hat nicht so gedacht. Joseph feared God. Joseph hat Gott He received the circumstance. Er hat die Umstände angenommen. Almost like a gift from God. Fast als Geschenk von Gott. And we could say that to the degree that my circumstance is difficult. Und wir können fast sagen, bis zu dem Ausmaß, in dem meine Situation schwierig ist. To the same degree will my story be great. So sehr bis zu dem Ausmaß wird meine Geschichte eine großartige Geschichte sein. Could you imagine Israel coming out of Egypt? Könnt ihr euch vorstellen, als die Israeliten aus Ägypten kamen? All these people. All diese Leute. And then there's not a Red Sea. Und dann wäre da kein rotes Meer. There's just a red stream. Sondern nur so ein roter Bach. And all these Jewish ladies are like, I don't want to get my feet wet. I don't want to get my feet wet. Und die jüdischen Frauen sagen, ich mag mir die Schuhe nicht nass machen. And Moses says, stand still. Und Moses sagt, steht still. And see the salvation of the Lord. Und seht die Rettung des Herrn. Okay, men, pick up the women and carry them over the red stream. Okay, Männer, hebt die Frauen hoch und tragt sie über den roten Bach. Do you think that when Joshua went into Canaan? Denkt ihr, als Josua nach Kanaan einzog? That the inhabitants of Jericho, dass die Einwohner Jerichos, would have been thinking, dachten, these are the people who cross the Red Stream. Das sind die Leute, die den roten Bach überquert haben. These are the men who picked up their women. Das sind die ihre Frauen getragen haben. And they carried their women over the red stream. Und sie haben ihre Frauen über den roten Bach getragen. We're afraid of them. Vor denen haben wir aber Angst. What a story that would have been. Nothing. Was wäre das für eine Geschichte gewesen? Nothing. Gar keine. But it was a Red Sea. Aber es war das Rote Meer. And the inhabitants of Jericho were terrified. Und die Einwohner Jerichos waren zu Tode erschreckt. Because they heard all the things that God had done for his people. Weil sie all die großen Dinge gehört hatten, die Gott für sein Volk getan hatte. It's the same with us. Und so ist es mit uns. What kind of situation are you in? In welcher Situation befindest du dich? Someone might say, jemand sagt vielleicht, I don't have a situation. Ich habe keine Situation. But I would like a story. Aber ich hätte gerne eine Geschichte. I want to tell a story too. Ich will auch eine Geschichte erzählen. I don't want to sit there with blind Bartimaeus and have nothing to say. Ich will nicht mit dem blinden Bartimäus da sitzen und nichts zu sagen haben. So you've heard my story, young man. Tell me your story. Jetzt hast du meine Geschichte gehört, junger Mann. Erzähl mir deine Geschichte. Nothing. Nix. A story comes from a problem. Eine Geschichte kommt durch ein Problem. A story comes from a problem. Eine Geschichte kommt von einem Problem. If you don't have a problem, wenn du kein Problem hast, you don't have a story. Hast du auch keine Geschichte. And someone will say, "Well, I don't have a problem." Und jemand sagt vielleicht, ich habe kein Problem. That is a problem. Das ist ein Problem. If you don't got any problems, wenn du keine Probleme hast, you don't have a story. Hast du keine Geschichte. So what's the next thing you can do? Also was ist das nächste, was du tun kannst? Find someone with a problem. Finde jemand mit einem Problem. Just don't marry it, that's all. Heirate sie nur nicht. Don't marry alles. It. Heirate es nicht. Take on their problem, but don't marry it. Nimm ihr Problem, aber heirate es nicht. You don't need those kind of problems. Solche Probleme brauchst du nicht. Unless you want to be a saint, I mean, okay. Außer du möchtest ein Heiliger sein. So, young man, tell me your problem. Tell me your story. Also, junger Mann, erzähl mir deine Geschichte. Do I have a story for you? Oh, habe ich eine Geschichte für When dich? When did it start? Wann hat's begonnen? On my wedding day. Oh boy. An meinem Hochzeitstag. Somebody would say. Oh Mann, sagt jemand. Wow. Don't do that. Mach das nicht. Find a young teenager and take on his problem. Finde einen jungen Teenager und beschäftige dich mit seinem Problem. But you know, I grew up in a Christian home. I have no problems. Aber ich bin in einem christlichen Haus aufgewachsen. Ich habe keine Probleme. Great, go to Bible college. Gut, geh auf die Bibelschule. We can make problems there. Da kann man Probleme machen. Yeah, we can make problems for you. Go to the street with Pastor Dragon. Geh auf die Straße mit Pastor Dragan. With Georgie. Mit Georgie. Go door to door with Philip. Geh von Tür zu Tür mit Philipp. Volunteer in the kindergarten. Hilf freiwillig im Kindergarten. You have some problems. Da hast du Probleme. And in the midst of your problems. Und mitten in deinen Problemen. We experience God. Erfahren wir Gott. Tribulation works patience. Schwierigkeiten führen zu Geduld. Romans 5:3. Bewirken Geduld. Römer 5:3. And patience produces an experience. Und Geduld bringt eine Erfahrung hervor. And it's ever increasing. Die immer weiter wächst. Here we are in our Christian life. Jetzt sind wir in unserem christlichen Leben hier. It's going well. Alles geht gut. It looked really crooked when we looked ahead. Es hat sehr schief ausgeschaut, wie wir nach vorne But geschaut as we haben. Look back, it's very straight. Aber wie wir uns zurückwenden, ist es sehr gerade. But as we look to the mountains, aber wenn wir die Berge betrachten, the dark clouds are coming. Da kommen oh, die dunklen Wolken. Oh, boy. Oh nein. Oh, the future doesn't look so good. So gut schaut die Zukunft nicht aus. But what an opportunity for God. Aber was für eine Gelegenheit yes. für Gott. Rejoice, tribulation. Freudig. Schwierigkeiten. Work with patience. Die führen zu Geduld. And patience will bring an experience. Und Geduld wird eine Erfahrung bringen. It's like a chess game. So wie ein Schachspiel. What will God do? Was wird Gott tun? And the very circumstance God sends. Aber genau die Umstände, die Gott schickt, to give us this story, damit er uns diese Geschichte geben kann, is the very reason people curse God and turn back. Das sind die Gründe, warum Menschen Gott verfluchen und sich wegdrehen von ihm. Johnny Erickson broke her neck. Hat sich das Genick gebrochen. And you look at her testimony today. Und schau dir ihr Zeugnis heute an. God is giving us all circumstances. Gott gibt uns allen Umstände. No mistake. Keine Fehler. But where's our faith? Aber wo ist unser Glaube? Do we want a story? Wollen wir eine Geschichte? Or do we just want to live a life naturally? Oder wollen wir unser Leben nur natürlich leben? Well, what did you do down there, young man? Was hast du da unten gemacht, junger Mann? Ich habe gearbeitet. Had kids. Hatte Kinder. Supported the church. Hab die Gemeinde unterstützt. Sometimes. Manchmal. Nothing much. Nicht sehr viel. Nothing much. Nicht sehr viel. You had one life to live. Du hattest ein Leben. Nothing much. Nicht viel. Ask God for a story. Bitte Gott um eine Geschichte. He will give us a story. Er wird uns eine Geschichte geben. But stories begin in difficulties. Aber Geschichten beginnen in Schwierigkeiten. If you have difficulties tonight, praise the Lord. Wenn du heute Abend Schwierigkeiten hast, preis den Herrn. Your story can start tonight. Deine Geschichte kann heute Abend beginnen. If you don't have a problem, wenn du kein Problem hast, find a problem. Finde ein Problem. If you can't find one, wenn du keins finden kannst, we'll help you. Werden wir dir helfen. I'll find you a big problem. Ich werde dir eins finden, ein großes. So that one day, dass eines Tages people will be amazed at what God has done in our life. Menschen sich verwundern werden über das, was Gott in unserem Leben getan hat. Friday, I'm flying to Kaliningrad. Am Freitag fliege ich nach Kaliningrad. I'm going to speak for 7 days straight. Werde 7 Tage lang nur sprechen. To 400 Russians. 400 Russen gegenüber. 3 hours in the morning. 3 Stunden in der Früh. 3 to 4 hours in the afternoon. 3 bis 4 Stunden am Nachmittag. And about 5 hours in the evening. Und ungefähr 5 Stunden am Abend. The last time I went, I spoke 66 times. Das letzte Mal, wie ich dort war, habe ich 66 Mal gesprochen. 66 full hours. 66 volle Stunden. In 4 cities. In 4 Städten. This time I'm only in 1 city. Diesmal bin ich nur in einer Stadt. So I'm anticipating about 90 hours. Also ich erwarte 90 Stunden. About 90 messages. 90 Botschaften. And you know what? Und wisst ihr was? All I have to do is tell them what God has done in my life. Was ich tun muss, ist ihnen erzählen, was Gott in meinem Leben getan hat. And I can talk for 300 hours. Und ich könnte 300 Stunden lang sprechen. I'll tell you what God did in my finances. Ich sagte, was Gott in meinen Finanzen getan hat. And I'll give you a Bible verse. Und ich gebe dir einen Bibelvers. I'll tell you how God gave me a great wife. Ich erzähle dir, wie Gott mir eine großartige Frau gegeben hat. Und ich gebe dir einen Bibelvers. I'll tell you how we got married. Ich erzähle dir, wie wir geheiratet haben. I'll tell you what God has done in the church. Ich erzähle dir, was Gott in der Gemeinde getan hat. And on and on and on and on. Und es geht immer weiter, immer weiter. And the story goes on. Und die Geschichte geht weiter. And the next tribulation I go into. Und die nächste Schwierigkeit, in die ich komme, is simply another story. Ist einfach eine weitere Geschichte. And I've said to myself a number of times. Und ich habe mir selbst ganz oft gesagt. Ask Beate. Frag Beate. I've said, when we figure this one out. Frag Beate, ich habe gesagt, wenn wir das lösen können. I'll have a good story for Russia. Habe ich eine gute Geschichte für Russland. About a 4-hour story. Ungefähr 4 Stunden lang. I'm always thinking like that. So denke ich immer. When we get through this one, wenn wir da durch sind, we've got another story. Haben wir wieder eine Geschichte. And it always happens. Und das passiert immer. So pray with me tonight. Beten wir heute Abend. Maybe your story starts tonight. Vielleicht beginnt deine Geschichte heute Abend. Maybe you've never received Jesus Christ. Vielleicht hast du Jesus Christus noch nie angenommen. Maybe you were like that 16-year-old boy we saw up there. Vielleicht bist du wie dieser 16-jährige Bursche, den wir da gesehen haben. Pray with me. Bete mit mir. And ask God to come into your life. Und bitte Gott, dass er in dein Leben kommt. Let's pray. Beten wir. Father in heaven. Vater im Himmel. You see every person in this room. Du siehst jeden im Raum hier. More than that. Noch mehr als das. Your word says that you know the hairs on our head. Dein Wort sagt, du kennst die Anzahl der Haare auf unserem Kopf. We pray tonight. Wir beten heute Abend. If there's someone here. Wenn es jemanden gibt hier. Who is not a believer, der noch nicht glaubt, does not have security, der keine Sicherheit hat, that when they die, dass wenn er stirbt, they will be in your presence, er in deiner Gegenwart sein wird, then we pray together tonight. Dann beten wir zusammen heute Abend. Pray God in heaven, beten wir Gott im Himmel, forgive me, vergib mir, through the blood of Jesus Christ, durch das Blut Jesu Christi, wash my sin away, wasch meine Sünde weg. I want to be your child. Ich möchte dein Kind sein. Forgive me. Vergib mir. Cleanse me. Reinige mich. My story begins right now. Meine Geschichte beginnt genau jetzt. Raise your hand. Heb deine Hand. If you want to receive Jesus Christ. Wenn du Jesus Christus empfangen möchtest. For the first time. Zum allerersten Mal. Is there one person? Gibt es eine Person? Is there one? Gibt es einen? God forgive me. Gott vergib mir. Cleanse me. Reinige mich. Is there a believer here tonight? Gibt es hier einen Gläubigen heute Abend? Whose story has ended? Dessen Geschichte aufgehört hat. Because of anger toward God. Wegen Wut Gott gegenüber. Because of something that someone did to them. Wegen etwas, was jemand ihm angetan hat. A situation that disappointed you. Eine Situation, die dich enttäuscht hat. Let's pray tonight. Beten wir heute Abend. Let's turn heartache into a story. Lasst uns Schmerzen im Herzen zu einer Geschichte machen. Defeat into victory. Defeat. Niederlage in Sieg. Let's have a story. Lasst uns eine Geschichte haben. That we can share with Abraham. Die wir Abraham erzählen können. With Moses. Und Moses. Let's pray tonight. Beten wir heute Abend. Father, you know our hearts. Vater, du kennst unsere Herzen. You see the difficulties we go through. Du siehst die Schwierigkeiten, durch die wir gehen. And the pain. Und den Schmerz. And the disappointment. Und die Enttäuschung. I pray tonight. Ich bete heute Abend. If there's someone here. Dass wenn jemand hier ist. Who is angry. Der ärgerlich ist. At you. Wütend auf dich. At life. Auf das Leben. Heal their heart. Heile das Herz. And turn this tragedy. Und wende diese Tragödie. This circumstance. Diese Situation. Into a story. In eine Geschichte. That will be told for eternity. Die in der ganzen Ewigkeit erzählt werden wird. And we ask this in Jesus' name. Und wir beten das in Jesu Namen. Amen. Amen. And amen.